schwingen muss es. Das war wohl der Sound, den sie im Kopf hatten. Alfred Löw und Frank Wolf. Damals. Jazz. Schwingen muss es. The band must swing. The band must swing. Trompeter Freddie Hubbard erinnert sich an den dicken deutschen Akzent der beiden, wenn der Jazz perlte. Damals 1939, es war die Geburtsstunde eines Plattenlabels, das viele heute den heiligen Gral des Jazz nennen, Blue Note Records, gegründet in New York von zwei jüdischen Flüchtlingen aus Deutschland. Two German refugees who landed without anything pretty much in America in 1939. I mean, and this is the magic of jazz, it really is. Alfred Löw und Frank Wolf, die zu Alfred Lion und Francis Wolf wurden und die amerikanische Jazzszene revolutionierten damals. Und das alles, weil Alfred Lion in der Carnegie Hall ihn 1939 gehört hatte. Albert Hammonds spielte den Boogie Woogie und Alfred Lion hörte es förmlich schwingen. The band must swing. Er kratzte sein letztes Geld zusammen, buchte ein Studio, die erste Aufnahme von Blue Note Records war geboren und eine neue Art, auch mit Musikern, mit überwiegend schwarzen Künstlern umzugehen. Bei Blue Note Records war alles anders, sagt Lauren Schönberg, Direktor des Harlemer Jazz Museums. Bis dahin hieß es stets ab ins Studio, schnell aufnehmen, je schneller, desto besser. And when they came into the studio, you know, they were expected to show up and, you know, just play their music, the quicker, the better. Do it and get out and thank you very much, here's your check. Bei Alfred Lion aber, der den Jazz so liebte wie die Künstler, die ihn erschufen, war es anders. Bezahlte Proben, unerhört damals, eigens zusammengestellte Bands, kein Zeitdruck. And with Blue Note, no, it was, you want to rehearse? You want to put a special band together? Great. Well, please rehearse. And when you're ready, we'll record. And when you go in the studio, it's not going to be someone staring at you with that red light blinking. Okay, boys, let's go. Die Liebe, die Zeit, sie ist zu hören in den Aufnahmen und alle kamen zu Blue Note Records. Miles Davis, John Coltrane, Thelonious Monk, Alfred Lion entdeckte ihn, machte ihn groß. Der erste Hit des Labels, die Version von Summertime von Sidney Bechet. Blue Note war nicht nur eine Firma, es war das Label, es war das Empire State Building, eine Legende, ein Monument. Blue Note has a history, it's a legacy, it's just like the Empire State Building, it's a monument. Das Empire State Building, der Jazz-Plattenlabel, sagt ein früherer Toningenieur über Blue Note Records. It must swing. Der deutsche Akzent der Gründer, ein andauernder Witz unter Jazzmusikern. They would say, it must swing, and the musicians would go, isn't that cute, yeah. Platten von Blue Note, schwerer, besser. Jazz-Experte Lauren Schönberg sagt, jedes Mal ein Ereignis, eine Blue Note-Platte aufzulegen, bis heute. But they felt heavier. And the beautiful label, and you'd put it on the record player, and you'd put the needle on, and you'd hear that noise of the beginning of the record. I mean, it was an event. It was unlike any other jazz record label. And to some people, it still is. The memories start to fade, and sad songs that always play, you start to hate. Do you really?